nur vermummt und auf Steine schmeißen. Versteck nur dein Gesicht und treff auch noch den Falschen. Verdrosset eure Fahnen, verachtet eure Werte. Selbst ihr Abführer seid besser als eure Feinde. Stolz euch zu sein gibt es nicht, das sind eure Worte. Ich entscheide selbst, ich bin nicht von eurer Sorte. Eure soziale linke Scheiße nennt sich schwarzer Block. Gewalt ist eure Freiheit, niemand bleibt verschaut. Ein Blick, ein Blick, ein Blick, ein Blick.